Blockcast Black Stories, Folge 13, vom November 2008. Der Black Stories Podcast wird präsentiert von blog.über.de. Achtung, Gewinnspiel! Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und wir legen einem von euch das neue Black Stories Brettspiel aus dem Moses Verlag unter dem Weihnachtsbaum. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure morbide, aber weihnachtliche Black Story. Baut in eure Geschichte eine Socke, ein Reh und einen Kamin ein. Die Gewinnerstory wird im Dezember-Podcast gespielt und der Sieger erhält rechtzeitig vor Weihnachten das neue Brettspiel der Black Stories. Sendet eure Geschichte per E-Mail an blog@juba.de oder an den Moses Verlag. Einsendeschluss ist der 11. Dezember 2008. Also nicht vergessen, eine Socke, ein Reh und ein Kamin. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Black Stories Edition. Mein Name ist Stefan und ich habe wieder zwei tolle Gäste. Wie schon mal darf ich die Pizzi begrüßen. Hallo Pizzi. Hallo. Hallo. Und du hast natürlich, weil du ja nie alleine da bist, immer noch zur Sicherheit jemand dabei. Ich habe wieder meine Freundin mitgebracht. Die Kati. Hallo. Die Beste. Ja, das ist doch schön. Schön, dass ihr hier seid. Letztes Mal hat es ja super geklappt. Ja. Ne? Also. Wir haben wieder gut hergefunden. Genau. In der Zwischenzeit habt ihr bestimmt jeden Abend geübt. Ja. Und ich denke, dann wird es heute auch super werden. Hat gefruchtet, das Training. Ja. Genau. Falls ihr René vermisst, der hat leider terminliche Gründe für sein heutiges Fehlen. Es hat nicht gereicht, dass ich ihm gesagt habe, ihr zwei seid. Tja, das, so ist ja der René. Er hat halt andere Prioritäten als ich. Ja. Gut, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben heute wieder eine Hörerstory. Und zwar darf sich Marina Cyprian freuen, weil deine Story, liebe Marina, die werden wir jetzt gleich spielen. Und dann mal los. Ja, dann mal los. Ne? Ich überlege, ob ich noch was Wichtiges sagen muss. Natürlich, die Regeln müssen wir noch erklären. Ne? Sollten wir mal. Ja, also Black Stories, das bekannte Kartenspiel. Es gibt ein Thema mit einem einleitenden Satz. Das ist der Fakt sozusagen. Und dahinter verbirgt sich eine Geschichte, die ihr zwei rauskriegen müsst. Wo ich auch von ausgehe, dass ihr das rauskriegen solltet. Falls ihr auf die falsche Fährte kommt, dann werde ich euch schon entsprechende Hinweise geben, dass ihr sofort zum Ziel kommt. Aber ich mache mir da bei euch keine Sorgen. ja, und natürlich solltet ihr nur Fragen stellen, die ich mit ihr online beantworten kann. Machen wir. Ja. Denn ich bin der Gebieter. Mhm. Ja. Den Namen hast du jetzt aber selbst hier gegeben. Das stand nicht im Drehbuch. Gebieter, das ist richtig offiziell der Begriff für den, der die Storys vorliest. Ihr hattet doch gesagt, ihr kennt das Spiel, oder? Den Teil kann wir bis also jetzt nicht. Ich habe ehrlich gesagt PC noch nie so sprachlos gesehen. Ich bin schockiert. Wie eben gerade, genau. Sitzt er da mit seinem Zepter. Ja. Also fangen wir jetzt einfach mal an. Wie gesagt, die Story von Marina Cyprian. Und ja, dann geht's jetzt los. Ihr seid soweit? Topfit? Ja. Dann fangen wir jetzt an. Die Story heißt Falsche Entscheidung. Oh, oh. Das geht ja schon mal gut. Und dahinter verbirgt sich Folgendes. Wäre Cindy nicht zu diesem Mal gewesen. Das ist ein Cindy. Ich hab's genau gewusst. Das ist als Berliner. Warum denn auch dieser Name? Ja, also man muss dazu sagen. Warum dieser Bezirk? Marina kann es nicht wissen, weil sie kommt aus Bochum. Deswegen entschuldigen wir das mal, aber ja. Ich ansonsten genau gewusst, hätte es der Tower gegeben. Aber ich sag's nochmal, also wäre... Sonst hätten wir das zurückverfolgt. Ich muss mich konzentrieren. Wäre Cindy nicht zu diesem Ball gegangen, wäre sie noch am Leben. Und das ist jetzt wirklich ernst. Ein Ball. Jetzt seid ihr. Prom Queen. Ich muss gerade an mein Sweet 16 denken. Ja, es ist so ein bisschen wie eine MTV-Sendung. Vor der Aufzeichnung habe ich ja noch gesagt, die Story passt irgendwie zu PC. noch nie gestorben auf dem Ball. Nein, nicht deshalb. Und Zündi heiße ich auch nicht. Nein. Ja, überlegt mal, was könnte dahinter stecken? Ist sie denn auf dem Weg dahin gestorben oder? Ja. Ah, auf dem Weg dahin? Ja. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, der Kronleuchter ist ja auf den Kopf gefallen. Und es ist mehr eine. Ja, also es geht wirklich mehr in die Richtung Fantasie. Hat sie sich umgebracht? Nein. War es ein Unfall? Oder war es Mord? Also eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Sie ist halt tot am Ende. Also bei den Brüdern Grimm gab es nie irgendeine Märchenfigur, die Zündi hieß. Nein. Das verwirrt jetzt schon mal. Aber die Zeiten haben sich ja geändert. War sie allein auf dem Weg zum Ball? Sie war alleine, genau. Ist die Todesursache relevant? Die Todesursache relevant? Naja, ich würde sagen, die Todesursache. Ja, versuch mal, wie kann man denn sterben? Lag der Tod so an ihrem Outfit vielleicht? Naja, ihr versucht euch jetzt ja direkt schon. Versucht mal irgendwie erstmal da anzufangen, was mit ihr sein könnte, wie es ganz angefangen hat. Vielleicht ist es dann. War sie verabredet auf dem Ball? Sie war verabredet, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie einen Mike Sören. Was? Und was war es für ein Ball? Das wäre vielleicht auch. Abschlussball. Nein. Ein Tanzball. Nein. Also so. Silvesterball. Nein. Ein Faschingsball. Nein. Warum lachst du? Denk mal an England. Totenstille, was? Tee? Nein. Die Themse? Der Buckingham Palace? Die Queen hat zum Ball eingeladen. Ja. Wer ist die Queen? Was? Nein. Wer ist die Queen? Das Gegenstück dazu? Der King. Ja, der ist zwar auch schon tot. Der hat den Zeit zum Ball eingeladen. Nein, und was ist es dann für ein Ball, wenn ein King da eine Rolle spielt? Der Burger King Ball. Nein. Ja? Ein Adelsball. Ja, ein königlicher Ball, sagen wir mal. Gut, ein königlicher Ball. So, sie wollte also auf den königlichen Ball. Aber muss man ja eingeladen sein. War sie dann eingeladen? Das steht hier nicht. Ist ja ein Schuh für Treppe. Das ist auch letztendlich völlig irrelevant, weil es ist ja nicht auf dem Ball passiert. Gut. Trotzdem mussten wir wissen, dass es ein königlicher Ball ist. Vielleicht habt ihr jetzt dadurch auch schon... Gab es Neider am Hof, die sie weg beiseite schauen wollten? Ah, sie war eine Reporterin. Nein, war sie nicht. Wie hieß sie denn wirklich? Jetzt habe ich euch einen entscheidenden Hinweis. Nicht Zindi. Nicht Zindi. Das war ihr Deckname. Sie war die Königin und wollte gedeckt. Was? Gedeckt? Sie wollte nicht gedeckt werden. Hier hören auch Kinder zu. Das kannst du schneiden. Wie hieß sie denn wirklich? Also Cindy war nicht ihr richtiger Name. Na, da gibt es jetzt mehrere Namen. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Wen nennt man denn Cindy? Oder warum sagt man denn Cindy zu einem? Cinderella. Richtig. Ach, ist gut. Also jetzt ist... Das ist wirklich ein bisschen Märchen jetzt lastig, ne? Cinderella. Genau, also da wisst ihr jetzt schon etwa die Richtung, wie das. Und wie die Story. Die Königin hat sie umbringen lassen, weil sie den Prinzen. Nein. Nein. Da gibt es noch eine Figur in dieser Geschichte sozusagen. Böse Schwiegermutter. Die eigentlich die Stieftochter in vielen dann. Märchen oder Fantasiemärchen vorkommt. Und die Stieftochter? Nein. Die Stieftochter auch nicht? Nein. Ein Drachen. Nein. Ein Zauberer. Eine Fee. Richtig. Pizzi, machst du eigentlich auch was? Was die Lösung des. Das ist eine böse Fee oder die gute Fee in dem Fall? Es war auf jeden Fall eine gute Fee. Mhm. Und die wollte ihr einen Wunsch erfüllen. Richtig. Den hat sie zu wörtlich genommen und dadurch ist sie gestorben. Ich lehne mich gerade zurück. Das ist eigentlich ganz getötet so. Also Cinderella wollte sich was wünschen und die Fee hat es irgendwie falsch verstanden und dann ist was passiert. Nein, sie hat es nicht falsch verstanden. Also es waren zwei Wünsche, die Fee erfüllt hat. Und die wenn man das Wunsch ist Wunsch. Warum habe ich dich nur mitgenommen? So, also ja, was waren das für Wünsche? Zwei Wünsche, okay. Oh. Wir haben ja festgestellt, es geht nicht um den Ball, wo er dann ist, sondern davor halt. Ne? Mhm. Also? Sie wollte ein schönes Kleid. Das war der erste Wunsch. Das war der erste Wunsch. Das hat sie auch bekommen. Richtig, ey, du bist super. Weiter. Und der zweite Wunsch war, die Kutsche wird zum Kürbis. Die Kutsche ist auch richtig. Hast du die Story schon mal gelesen? Nee, wieso ich das? Das ist ein Märchen. Ja. Hat er gesagt. Der Kutsche. So, also die Kutsche. Kutsche und Kleid. Schönes Kleid. Und daran ist sie gestorben. Nein, die Fee hat halt was gemacht. Ach so. Die Fee ist gefahren wie eine Sau. Wie Cinderella. Also, das war soweit okay, ne? Mhm. Aber jetzt ist es halt so, sie muss ja jetzt zu dem Ball kommen. Oder? Genau, mit der Kutsche. Richtig, so. Wo ist der Ball? Der steht ja auch noch. Da im Palast. Im Schlösschen. Schloss. Okay. Im Schloss. Gut, Pizzi. Ich wollte auch mal was dazu sagen. Ich bin noch hier. Aber die Kutsche hat das Schloss nicht erreicht. Richtig, weil... Die ja voll gestorben ist. Der Reifen abgekommen. Also der Reifen nicht. Wir mussten erst den ADAC rufen. Die werden Nein, also. Ist ein Rad irgendwie kaputt gegangen? Nein. Waren Pferde vor der Kutsche? Das steht hier nicht. Ist egal. Das steht auch nicht. Mhm. Aber die Fee hatte in Anführungsstrichen ein kleines Problem. Die Fee hatte ein Problem. Es passierte was. Mit der Kutsche? Ja. Was könnte denn mit der Kutsche passiert sein? Die war getuned. Pimp my Kutsch. Na, ich sag mal so, im Märchen, wo geht's dann lang mit der Kutsche Richtung Schloss? Durch den Wald. Richtig. Oh. Ey, ihr seid ja echt gut. Ihr habt früher gut Märchen gelesen. Da hieß Cinderella noch Aschenputtel. Und bald ist was passiert, ja? Genau. Was ist passiert? Und die Fee hat da einen entscheidenden Anteil. Der Wolf kam. Der Wolf, das ist ein super Stichwort. Boah. Merkt ihr das? Werwolf. Hm? Werwolf. Wir sind im Märchen. Ja, oder die Kutsche irgendwie angegriffen von irgendwelchen wilden Tieren, wie du schon gerade angedeutet hast. Im Wald. Also der Wolf war schon mal sehr gut. Der Wolf hat die Kutsche angefallen. Der Wolf hat Cindy mit Rotkäppchen verwechselt. So kann man sagen. Also was hat der Wolf gemacht? Was? Nein, was hat der Wolf gemacht? Sie gefressen. Richtig, aber jetzt ist halt die Frage, warum? Weil oder das Kleid wie rot war. Dazu? Das Kleid war rot und sie hatte so eine rote Kappe. Das wird zu crazy gerade. Der Wolf hat sie gefressen, weil die Fee... Die Fee hat ihren Hasenkostüm verpasst. Nein. Als Kleid. Nein. Hä? Moment mal, hat die Kutsche gestanden und der Wolf hat sich so von hinten angepirscht? Ist der Wolf oder? In die Kutsche reingefahren? Ja. Hat er geklopft? Ja, was ist denn, eine Fee sorgt doch eigentlich dafür, dass nur Gutes mit einem passiert, ja. Ne? Aber die war gar nicht gut, die Fee. War die Hexe. Zu gewissen Teil war sie ja gut. Was ist denn dann passiert? Dann war sie neidisch. Nein. Sie hatte eine multiple Persönlichkeit. Nein. Wieso ist denn die Fee plötzlich böse geworden? Ist jetzt aber... Nee, böse ist sie ja nicht. Höchstens bestimmt. War es Absicht von der Fee mit dem. Achso, war es nicht. War keine Absicht. Gut. Was hat denn die Fee mit dem Wolf gemacht? Warum hat ihr die falsche Kleidfarbe verpasst? Der Wolf wurde irgendwie angelockt. Das war alles okay. Mhm. Und, die waren plötzlich im falschen Märchen. Das ist ja im Prinzip, wie nennt man das? So eine Fee, wenn die euch einen Wunsch erfüllt, dann ist es doch wie so eine Art. Eine Glücksfee. Eine Wunschfee, ja. Glücksfee. Ja, wie sagt man dazu? Gute Fee. Ein entscheidendes Wort und dann. Wisst ihr das schon? Eine Zwei-Wunschfee. Zwei-Wunschfee? Wunschfee, Glücksfee, was gibt's denn noch? Gute Fee hattest du auch schon? Das ist ja eine Art... Ja gut, ich kann es euch jetzt nicht sagen, dann würdet ihr da bestimmt sofort drauf kommen. Märchen-Tipps machen es eher noch schwerer. Ja, Märchenfee, ja. Na, die ist halt zuständig für alle und hat da was durcheinander. Was macht die denn? Die erfüllt Wünsche. Richtig, aber wie macht sie das? Indem mit so einem Zauberstab. Und der Zauberstab hat nicht funktioniert. Nicht der Zauberstab, sondern also ohne Stab. Feenstab da. Sie hat den weggeworfen und der Wolf wollte das Stöckchen zurückabortieren. Hat dann die fette Beute gesehen auf der Kutsche? Sie hat keinen Stab gehabt, keinen Zauberstab. Nein, das steht hier auch nicht. Aber sie hat den falschen Zauberspruch angewandt. Ein Zauber, so. Sie hat den falschen Spruch benutzt? Das weiß ich nicht, ob sie den falschen Spruch benutzt hat. Nein, niemand vorher ist groß gemacht. Zaubern für Anfänger. Der Zauberkasten. Von Ravensburger. Auf jeden Fall hat sie ja der Cinderella was gezaubert. Ja. Mhm. Die Kutsche und das Kleid. Richtig. So. Jetzt kommt der dritte Wunsch. Irgendwann wurde ja Cinderella von Wölfen gefressen. Ja. Also muss ja was passiert sein? Also sie sind durch den Wald, wie Fizi ja schon meinte. Und richtig. Das sind die Wölfe. Ja. Das sind die Wölfe und dann aber ham, ham. Das wäre ja nicht passiert, wenn die Fee da gewesen wäre. Wenn sie nicht durch den Wald gefahren wären. Vielleicht auch, aber das würde ich nicht hören. Wenn das Navi-System funktioniert hätte. Im Wald, ja. Wenn die Kutsche nicht aus Fleisch gewesen wäre. Das ist was? Eine Speckkutsche. Mit Wurst drin. Oh mein, ich merke schon, ich habe die richtigen Leute eingeladen. Eine Wurstkutsche. Ja, das gefällt mir. Mit so einer Würstchenkette als eine Fee. Ja. Also jetzt sagst du, Pizzi. Ich weiß doch nicht, worauf du ihn hast. Wollen wir die Pelle noch einen Tipp, einen kleinen. Was ist denn also hier dazwischen? Zauber hattest du doch gesagt. Ja. Ja, aber das ist quasi ein Zauber. Ja. Was ja, die der Wurstzauber. Fee macht. So, aber mhm. Das heißt, der Zauber hätte es also geklappt, wären sie ins Schloss gekommen und sie wäre auf dem Ball. Aber es ist ja nicht. Mehr Hinweise kann ich wahrscheinlich nicht geben. Aber was soll denn. Ich verstehe, ich kriege die Kurve gerade nicht. Ja, irgendwie ja, der Fehler zwischen Wolf und Fee. Was dir mit was verstehe ich. Deswegen deiner zwiespältigen Tipps, die ist. Ja, das mache ich ja. Das ist ja, habe ich ja in meiner jahrelangen Ausbildung als Quiz-Moderator mit falschen Fragen. Nee, hatte die Fee mit dem Wolf einen Pakt irgendwie? Nee. Nein, auf keinen Fall. War der Wolf ein kostümierter Wolf? Nein, der Wolf hätte doch die Cinderella nie fressen können, wenn er sich nicht der als Zauber, Schaf getarnt hätte. Wenn der Zauber funktioniert hätte. Richtig, aber warum hat er nicht funktioniert? Aber ja, nicht sie hatte zwei Wünsche, einmal Kleid, einmal Kutsche. Da ist auch kein persönlicher Schutz oder Security Service mit im Nein, Haus. Aber ja, was denn, du gestikuliert hier wild und kommt ja, nicht bei raus. Ja nicht. Deswegen beschreibe ich es ja. Ach so. Springt hier gerade wie Rumpelstilzchen rum. Aber wie gesagt, die Verbindung zwischen Wolf und Fee, irgendwie verstehe ich nicht. Vor allem eine Kutsche ist da was Abgeschlossenes. Da ist ein Türchen, meistens im Märchen, und da kommt da kein Wolf rein. Ja, verstehe ich auch nicht. Wölfe klopfen nicht und kriegen auch keine Türklinken runter. Ja, aber es ist ja so, wenn... Das ist schiefgelaufen, das verstehe ich nicht. Ist irgendwas falsch. Das Material der Kutsche hat das was damit zu tun? Nein, da wären wir dabei Fleischkutsche. War der Wolf Schlosser? Ich glaube, es hat keinen Sinn mehr. Wir haben versagt. Marina. Marina, du hast uns. Also, ja, euch fehlt ja jetzt letztendlich nur noch. Ja, warum der Wunsch nicht funktioniert hat, oder wie? Also der Zauber, meine ich. Ja, weil da war doch gar kein dritter Wunsch. Da war nie die Rede vom Zauber. Welcher Zauber hat nicht funktioniert? Der Zauber der Kutsche? Was oder der Zauber des Kleides? Du hast gesagt, es gab zwei Wünsche. Ja, das war alles falsch hier. Aber die sind doch beide nach Erfüllung gegangen. Kutsche und Kleid. Genau, das ist genau. Nach Erfüllung gegangen. Richtig. Aber wie hat denn der Zauber dann nicht funktioniert? Das verstehe ich nicht. Ja, überleg doch mal. Sie war plötzlich nackig. So kann man das quasi darstellen. Was? Weil, das war wenn der Zauber... Das war gar keine Kutsche. Das war ein Wal. Ihr seid ganz dicht dran. Also, sie hat doch ein Kleid und eine Kutsche gezaubert bekommen. Ja, und beides war plötzlich weg. Warum? Richtig, richtig. Es war plötzlich weg. Was? Weil die Fee den Billigfeenstaub von Aldi gekauft hat. Ließ nach auf einmal. Ach so. Und warum? Also dann stand sie quasi ohne Kleid und ohne Kutsche da. Die Kutsche im Wald nicht mehr vorhanden. Das wäre dann richtig, weil können. Der Zauber weg war. Und warum war der Zauber weg? Das ist jetzt noch das Wichtigste, was uns fehlt. Warum war denn der Zauber weg? Ja, sag das doch mal an. Die Fee war doch in der Ausbildung. Korrekt, das ist... Was? Was ist schlecht? Es klingt verrückt, aber es ist eigentlich schlüssig aufgebaut, finde ich. So steht es hier. Da steht nichts von Azubi-Fee. Ich brauche einen Drink, das ist zu viel. Genau. Also ich, erstmal herzlichen Glückwunsch und ich lese euch mal die Story vor. Die haben sie gekündigt. Ja. Die Olle. Cinderella, von ihren Schwestern kurz Cindy genannt, wollte auf den königlichen Ball. Eine Fee half ihr, indem sie ihr ein Kleid und eine Kutsche zauberte. Auf der Fahrt zum Schloss erlosch der Zauber der Fee in einem Wald und Cinderella wurde von Wölfen gefressen. Die Fee war noch in der Ausbildung. Das ist aber schon ganz schön böse und brutal, die Geschichte. Aber auf jeden Fall mit sehr viel Kreativität, finde ich. Das stimmt. Und dann haben sie dann nach 5 Stunden dann doch... Ich weiß es. Genau, also ich fand die Story sehr gut, deshalb habe ich es auch ausgewählt. Mhm. Hast du gut gemacht. Sehr ja. Schön, sehr und deshalb wird Marina Cyprian aus Bochum auch ein Black Stories Kartenspiel bekommen. Da freut sie sich bestimmt. Ja. Ja. Da kann sie wieder neue Anregungen sozusagen sammeln für die nächste, die sie uns dann schickt. Ihr könnt es natürlich auch welche schicken. Und ja, wie ihr das macht, Pizzi, du hast das letzte Mal so super gemacht, oder Kati? Jetzt kann Kati super machen. Okay, dann Kati. Kann noch nicht du lesen. Weißt ja, wo das steht, Pizzi, da unten, wo die Kontaktmöglichkeiten sind. Und Kati liest euch jetzt vor, wie ihr euch an uns wenden könnt. Also entweder ihr schreibt uns eine E-Mail unter blog at, wird es Jabba ausgesprochen oder Juba? Juba. Juba.de. Oder Jabba. Oder ja. Auf dem Blog das Kontaktformular ausfüllen oder durch einen Kommentar. Ihr könnt aber auch anrufen unter 030 202 36803. Korrekt. Sehr gut. Ja. Siehst du, als ob du das jeden Tag machst. Du tickst dich auch. Anders. Genau. Ja, vielen Dank an euch zwei. Kommt bitte gut zurück in eure Heimat. In mal euren wieder. Märchenwald. Jetzt. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns auf eure Storys. Schickt uns diese und da könnt ihr auch was gewinnen. Hm. Vielen Dank an Pizzi und Kati fürs Dasein. Wir spielen bestimmt noch mal irgendwann eine Story. Bestimmt. Ja. Ihr gehört jetzt zum festen Inventar der Blackstone. Na, dann verabschieden wir uns bei euch. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und ja, wir gucken mal, ob hier irgendwo eine Fee jetzt ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hex, hex, tschüss. Der Black Stories Podcast bei blog.juba.de. Jeden Monat neu. Ah, die war gut, die Story, oder? Das war echt. Ich habe auch Spaß gesagt, Ausbildung. Oder was? Das ist richtig. Ja, ne, das ist ja meistens so. Man denkt so, ach, naja. Und dann ist es das doch. Oh. Hast aber auch aber hier miese Tricks angewandt. Also, nee. Ja, doch, es war schon. Nee, ich glaube, wir waren einfach auf dem Schlauch. Genau. Ja. Achtung, Gewinnspiel. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und wir legen einem von euch das neue Black Stories Brettspiel aus dem Moses Verlag unter dem Weihnachtsbaum. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure morbide, aber weihnachtliche Black Story. Baut in eure Geschichte eine Socke, ein Reh und einen Kamin ein. Die Gewinnerstory wird im Dezember-Podcast gespielt und der Sieger erhält rechtzeitig vor Weihnachten das neue Brettspiel der Black Stories. Sendet eure Geschichte per E-Mail an blog@juba.de oder an den Moses Verlag. Einsendeschluss ist der 11. Dezember 2008. Also nicht vergessen, eine Socke, ein Reh und ein Kamin. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Dieses Podcast zum Nachlesen auf blog.juba.de.